1. Hort diocese wird, das der Herr gegenüge, das Volk Israel, gesprochen hat, namlich gegen die gesamte Gemeinschaft, die einst aus Ägypten herausgeführt hat. 2. Gott erklärt, das von allen Volken der Erde ausschließlich Israel erwollt hat, weshalber es ihnen für all ihre Verfehlungen und Ungerechtigkeiten zur Rechenschaft ziehen wird. 3. Können zwei Menschen gemeinsam einen Weg gehen, wann das SIE vorher ein entsprechend vereinbaren getroffen oder sich im selben Ort einschfunden haben. Vor brüllt ein Low im Wald, wenn er kein Beut vor sich hat, oder last ein junger Low sein Stimm aus seinem Verstecker schalen, wann etwas gefangen zu haben. 5. Gerat ein Vogel am Boden in ein Falle, wenn dort kein Köder ausgelegt wird, oder schnappt ein Falle vom Boden hoch, wann das SIE tatsächlich ein Tier gefangen hat. 6. Wenn in einer Stadt die Person als Warnsignal ertent, erschrecken die Bewohner dann nicht, und geschieht ein Unglück in einer Stadt, wann das der Herr ist veren last hat. 7. Tatsächlich unternimmt Gott, der Herr, nichts, wann das sein Absichten und Entschluss zuvor seinen Dienern, den Propheten, offenbart und mitgeteilt hat. 8. Wenn der Low brüllt, wer sollte die nicht von Furcht ergriffen sein, und wenn Gott, der Herr, spricht, wer konnte sich dann weigern, sein Botschaft zu verkünden? 9. Verkündet in den Palasten von Ashdod und Ägypten, dass sich die Menschen auf den Bergen von Samaria versammeln sollen, die dort herrschend Unruhe und Unterdrückung zu beobachten. 10. Der Herr stellt fest, dass dies Menschen nicht mehr wissen, wie man aufrichtig handelt, das ihnen in ihren Palasten Reichtümer durch Gewalt und Grausamkeit anhoffen. 11. Die Schalb kundig gotten, das ein Feind das Land am Singeln, die Vertidigungsanlagen zu storen und die Prachtvollen Palast systematisch plundern wird. 12. So wie ein Hurt ner zwei Beinnocken oder ein Stuck von einem or ausdem Maul eins Lohen rettet, so wird nur ein winziger Rest der Israeliten in Samaria jubelieben. 13. Hort aufmerksam zu und besucht dies wird gegen das Haus Jacob, spricht der Herr, der Gott der himmlischen Heerscheren, in seinem heiligen Erteil. 14. Und dem Tag, und dem ICH Israel für sein Verbrechen bestrafe, wird ICH auch die Alter von Bethel zerstören, so dass deren Horner abgebrochen zu Boden fallen. 15. ICH wird sowohl die Winterhauser als auch die Sommerhauser vernichten, wodurch die prunkvollen Elfenbeinhauser und Veel an der Geburt für immer verschwinden werden.